Ja, ihr seid richtig. Hier spricht Sir Frank und... Nothing is real. Willkommen zu der neuen Sendung, liebe Jungs und Mädchen. Sie ist gewidmet Andreas Dorau. Ja, der Freund rief mich an nach der letzten Paul McCartney-Sendung und fragte, habt ihr auch etwas von Linda McCartney? Und ich habe nachgeguckt, ja, Sir Frank hat. Und diese Sendung geht um Linda McCartney. Im Augenblick hört ihr Bridge Over the River Sweet, was sie mit ihrem Ehemann als Instrumentalsong unter dem Bandtitel The Hams produziert hat. The Country Hams. Ihr kennt sie sicherlich noch von Cook of the House. Holt eure Wings as the Speed of Sound Platte raus, dann hört ihr das alles. Das muss ich euch jetzt nicht vorspielen. Wir haben interessantere Sachen. Liebe Andreas und liebe Fans und Freunde der Radiomusik, was die Beatles betrifft und die Angehörigen der Beatles, wir fangen an mit einem Song, den Paul McCartney nach der Trennung der Beatles als ersten Song auf der ersten Platte veröffentlicht hat. Er heißt Lovely Linda und danach sofort der letzte Song, der jemals für Linda komponiert wurde, nämlich nach ihrem Tod von dem deutschen Beatle Klaus Beyer mit dem simplen Titel Linda McCartney. Begleitet von der Columbia Records Band Sir. Es schmerzt, wenn jemand fehlt. hört, wenn man auf ihn zählt. Es folgen zwei Kompositionen, ja, von Linda Eastman, der Tochter von Eastman, der den Kodak-Film erfunden hat. Und das sind jetzt, was folgt, Love's Full Glory und New Orleans mit einem wunderbaren Pedal Steel Gitarristen und der zweite Titel New Orleans, ja, mit den Wings aufgenommen. Affair grew into something that was gentle. Linda hatte immer Piano gespielt und im Chor gesungen bei der Band ihres Ehemanns Paul McCartney. Ich habe sie gefragt, wie ist das so als Frau? Ist es sehr schwierig, Piano zu spielen und zu begleiten? Tougher, I say, forget it, but it's definitely getting easier. It used to be really tough. Yeah, but actually it was never really tough because once you know the chords, you're all right. But it's not just a musical thing. I mean, it's whether people want you to be around. They sort of... Oh, you feel inferior sometime and all that, but you've got to always just tell yourself, well, I know I'm seeing so often. Ihre erste Aufnahme war Seaside Woman, ein Reggae, eingespielt unter dem Pseudonym Susie and the Red Stripes. Den zweiten Song, den ich euch danach spiele, heißt ja Mr. Sandman und den hat sie in Jamaika aufgenommen mit Lee Scratch Perry. Yeah. Im Folgenden, meine liebe Freunde und Hörer der Sendung, hört ihr eine Radioansage von der Wings, Paul McCartney und Linda McCartney LP Ram, die sie gemacht haben. Danach werdet ihr zwei wunderbare, eine Komposition von ihr hören, die heißt Endless Days, komplett ohne ihren Ehegatten in irgendeiner musikalischen oder Produktionsform hergestellt, und danach Hey Diddle von Paul McCartney und ihr. What is this? What is this? This is work, woman. This is work. This is not bidding goodbye to the devil. This is work, woman. A man must partake of work every 40 hours a day at least. In the muscles that are in good shape and in order. And You back. der Whisky ist alle und die Zigarre aufgeraucht. Schon ist wieder eine Sendung zu Ende. Diesmal ging es um Linda McCartney. Zum Abschluss spielen wir euch noch Mr. H-Atom, also Mr. Wasserstoffbombe, sozusagen als Ausklang. Und denkt dran, ihr könnt auch die Tracklist einsehen und überhaupt die neuen Sendungen, denn im Monat werden vielfach, diese Sendung wird vielfach ausgestrahlt. Und schaut bitte auf die Seite www.kleindingradiokombinat.de, dann seht ihr, wann diese Sendung öfter ausgestrahlt wird. Bye bye von Sir Frank.